Kundgabe 2818. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.07.1943. Menschwerdung Christi. Je entgeisterter die Menschheit ist, desto schwerer findet sie auch den rechten Weg zurück, da nun der Gegner Gottes große Gewalt über sie hat. Und es war zur Zeit der Niederkunft Christi die Menschheit auf einem Tiefstand angelangt, dass ohne göttliche Hilfe kein Mensch mehr sich freimachen konnte aus dieser Gewalt, weswegen Gott selbst sich seinem Gegner stellte, um ihn durch die Kraft seiner Liebe zu besiegen und den Menschen das einzige Mittel in die Hand zu geben, wodurch sie seiner Gewalt sich entwinden konnten. Der Gegner Gottes hatte die gesamte Menschheit hinter sich. Gott in Jesus stand ihm allein gegenüber, und dennoch genügte die Kraft seiner Liebe, seine Gewalt zu brechen, denn die Liebe ist unbesiegbar, nur muss sie recht angewandt werden. Sie muss sich dem Unerlösten zuwenden, sie muss göttlichen Ursprungs sein, das heißt, sie darf nicht zur Eigenliebe werden und sich den Dingen zuwenden, die Anteil sind des Gegners von Gott. Und diese rechte Liebe strahlte von Jesus auf jeden Menschen aus, also es empfand Jesus für die leidende und im Bann des Gegners stehende Menschheit tiefste, erbarmendste Liebe, und er wollte ihr helfen. Eine solche Liebe musste dem Gegner Gottes die Menschen abringen und ihn machtlos werden lassen, denn die Liebe war stärker als er und seine Macht. Der Mensch als solcher war in diesem Geisteszustand der gesamten Menschheit nicht mehr fähig, eine solche Liebe aufzubringen. Also verkörperte sich die ewige Liebe selbst in einem Menschen, der den Willen hatte, die Menschheit zu erlösen. Dieser Wille befähigte ihn, die ewige Liebe in sich aufzunehmen, denn sein Wille war stets dem Guten zugewandt. Er verabscheute das Böse um des Bösen willen. Er war gut aus innerstem Herzen. Er suchte keinen Vorteil. Nichts war Berechnung, sondern einzig und allein die Liebe zur Menschheit trieb ihn zu allem Denken, Wollen und Handeln. Und also war Gott selbst in ihm in aller Fülle. Denn alles Gute ist Gott. Jeder edle Gedanke ist Gottes geistige Ausstrahlung, die je nach dem Willen des Menschen zur Geltung kommt, die sich steigert bis zur tiefsten Weisheit und zur Fähigkeit, alles zu vollbringen, was der Mensch will. Gott gab sich selbst eine menschliche Hülle, in welcher er den Menschen ein Beispiel geben wollte, was sie vermögen, so sie ihren Willen in der rechten Weise nützen. Er wurde selbst Mensch. Er entäußerte sich jeglicher Kraft und Macht und wandelte als ein Mensch mitten unter seinen Geschöpfen. Sein Körper glich sich völlig den Naturgesetzen an, denen der Mensch als solcher unterstellt ist. Aber er beachtete eines: Er pflegte die Liebe und zog dadurch die Mitmenschen in den Bereich der göttlichen Liebeausstrahlung. Denn was von seiner Liebe erfasst war, wurde nun auch von Gott selbst erfasst, der in ihm und durch ihn wirkte. Gott nahm in einer menschlichen Hülle Aufenthalt und er suchte die Menschen zu wandeln, indem er ihnen ein Leben vorlebte, das die Liebe zum Inhalt hatte, um ihnen die Kraft und Macht der Liebe zu zeigen, der sich alles beugen musste, was Gott unterstand. Die also auch den Zwang, der sich zum Gegner Gottes gemacht hatte, durch seine Lieblosigkeit und seinen freien Willen. Gott wurde Mensch, aus Liebe zur Menschheit, die in finsterster Geistesnacht keinen Weg mehr fand zu ihm, weil sie die Liebe außer Acht ließ, die allein zu Gott hinführt und den Gegner Gottes überwindet. Amen.